zweites buch zweitens an julius florus teil 2 von briefe diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz briefe von horaz übersetzt von johann heinrich voß zweites buch zweitens an julius florus teil 2 Zwar man belacht elender Gedicht ausfertiger, gleichwohl fröhlich schreiben sie fort und verehren sich hoch und gerad aus. Schweigst du, loben sie selbst, was auch sie geschrieben, wie selig. Doch wer gern nach der Regel ein Werk der Begeisterung aufstellt, solcher fasst mit dem Griffel den Geist des ehrsamen Zensors. Er hat Mut, wo irgend zu arm an Glanze sie dastehn, und ohn eignes Gewicht, wo der Ehr unwürdig sie wandeln, Worte dem Rang zu entheben, wie sehr ungerne sie abziehn und Barmherzigkeit suchen am heiligen Herde der Vesta. Lange verdunkelte wühlt er dem Volk gutherzig hervor, und aufwärts trägt er zum Licht anglänzende Namen der Dinge, die einst gäng in der Red uredler Katon und Zeteger, jetzo entstellender Schimmel bedeckt und öde Veraltung. Neuere wählt er dazu, die Schöpferbedürfnis hervorrief. Kraftvoll immer und klar, dem lauteren Strome vergleichbar, schüttet er Frucht und verschönt mit ergiebiger Zunge die Heimat. Üppigen Auswuchs schränket er ein, was zu herbe Natur hat, pflegt er mit lindernder Kunst. Das Tugendmangelnde tilgt er. Gleich dem Spielenden geht er zu Werk und windet und dreht sich, wie wer jetzo den Satyr und jetzt als plumper Zyklop tanzt. Mög ich scheinen vielmehr ein verrückter und alberner Schmierer, wenn nur mich mein Schofel belustiget oder doch täuschet, als klug sein und mich härmen. Ein nicht unedler in Argos hatte den Wahn, als hört er ein treffliches Spiel der Tragöden, wann er vergnügt dasaß mit Geklatsch im leeren Theater. Übrigens lebt er in allen Verhältnissen ganz nach der Ordnung. Gut mit der Nachbarschaft, ein liebenswürdiger Gastfreund, sanft und gefällig dem Weibe, der leicht auch Dienenden nachsah und, war das Siegel verletzt, nicht wütete gegen die Flasche, der auch gescheit vor dem Fels auswich und dem offenen Brunnen. Als nun, wieder geheilt durch Hilf und Sorge der Vettern, dieser die krankende Galle vertrieb mit kräftiger Nieswurz und zu sich selbst umkehrte. Den Tod, ach, rief er, o Freunde, gabt ihr mir nicht die Genesung. Dem so die Freude geraubt ward und mit Gewalt entrungen der Seel anmutiger Irrtum. Traun, ja, weise zu sein nach verlassenen Possen geziemt wohl, und nun Knaben zu gönnen ein jugendmäßiges Spielwerk. Nicht mehr Worte zu stimmen dem Klang der latinischen Leier, nein, sich um Stimmung und Takt zu bemühn harmonischen Lebens. Darum red ich mit mir also und bedenke mich schweigend. Wenn dich quälte der Durst, unbezwingbar allem Gewässer, dann befragst du den Arzt. Doch das, je mehr du erwarbest, desto mehr du begehrst, dies magst du keinem bekennen? Wenn dir die Wund im Gebrauche des Kräutleins oder der Wurzel, welche man riet, nicht heilte, das Kräutlein oder die Wurzel würdest du als unnütz abfertigen. Immer vernahmst du, wem Gut schenkten die Götter, von dem pfleg üble Torheit abzuziehn. Nun fühlst du um nichts dich verständiger, seit du satter dich fühlst, doch folgst du derselbigen Lehr und Ermahnung? Ja, wenn Güter der Welt dich klug zu schaffen vermöchten, wenn von Furcht und Begierde gereinigter wahrlich erröten möchtest du, lebt auf der Erde noch jemand geiziger als du? Ist, was einer mit Waag und Erz einkaufte, sein eignes? Doch gibt manchen Besitz, wo das Recht wahr redet, den Nießbrauch. Der dich nährt, der Acker ist dein. Wann des Orbius Meier eggend die Saatflur malmt, die bald dir Früchte verleihen soll. Fühle dich selbst als Herrn, du bezahlst Geld, Trauben empfängst du, Büchlein, Eier, ein Fässchen mit Firnwein. Solcher Gestalt nun handelst du dir allmählich das Gut ein, welches im Ankauf wohl 300 und mehr der Sesterzien Tausende kostet. Was macht's? Lebst du von neulich Bezahltem oder von ehmals? Wer um Veii vordem und Aricia kaufte sein Grundstück, speiset erkauftes Gemüs, ob er anders auch meint. Mit erkauftem Brennholz gegen die Kühle des Abends wärmt er den Kessel. Aber das Seinige nennt er bis dort, wo die Pappel an sicherer Grenze gepflanzt, abwehrt nachbarliche Streitigkeit, als ob eigenes wär etwas, das im Nu der beweglichen Stunde, sei's durch Bitte, durch wert durch gewalt durch letztes verhängnis seine besitzer vertauscht und dem rechte andrer anheimfällt weil denn steter gebrauch ward keinem verliehn und beständig erb auf des erbenden erben wie wog andringet auf woge sprich landgüter und scheunen was frommen sie oder lucaner waldungen angereiht den kalabrischen mähet der tod doch großes und kleines hinweg schwer lastendem gold unerflehbar elfenbein tyrenergebild und juwelen und marmor silber gemäht und stoff in gätulichem purpur gerötet nicht hat mancher es wohl nicht achtet es mancher zu haben warum einer der brüder herumgehn spielen gesalbt sein vorzieh allem ertrag herodischer palmen der andre reich und stets unruhig vom tagenden lichte zum abend rauh bewaldete felder mit flamm und eisen bezähme weiß der genius nur der den einfluß lenkt des geburtsterns waltender gott der menschennatur absterbend für jedes einzelne haupt an gebärde veränderlich freundlich und düster auf zum genuß ich enthebe so viel dem mäßigen häuflein als ich bedarf sorglos wie von mir urteile der erbe das nicht mehr denn ich schenkte sich finden will aber dabei gern wär ich belehrt wie weit der einfach frohe vom wüstling abstehn mag und wie weit sich der sparsame halte vom geizhals denn es verschlägt ob du schleuderst verschwenderisch und ob du weder aufzuwenden dich sträubst noch mehr zu erwerben dich abmühst sondern wie einst als Knab am Fünftagefeste des Märzes kurz wie sie ist und erfreulich die Zeit in dem Fluge genießest schmutzige Armut sei ferne von mir ob ich in großem Schiffe fahr ob in kleinem ich fahre der ein und derselbe schweben wir nicht in der Nordanhauch mit geschwollenem Segel doch nicht kämpfen wir stets auf der Lebensfahrt mit dem Südsturm wir an Kräften Gestalt Geist Tugenden Würde Vermögen gehend zuletzt mit den ersten jedoch mit den letzten voran noch du kein geiziger wohl doch was auch die übrigen fehler sind sie mit jenem entflohn ist frei dir der busen von eitler ehrbewerbung auch frei von todesschrecken und jähzorn kannst vorahnende träum und magie und wunder und hexlein nächtlichen spuk und gegaukel der thessalerkunst du belächeln jeden geburtstag zählst du mit dank magst freunden du nachsehn wirst du milder und besser je mehr annahet das alter was hilft's daß man dir einen von mehreren dornen herauszog wenn nicht recht du zu leben verstehst so weiche den kennern sattsam hast du gespielt sattsam auch gezecht und geschmauset zeit ist's endlich zu gehn das nicht so du über die schnur trankst lachend mit hohn die stummle die schicklicher schwärmende jugend ende von brief 2 teil 2